Pygmalion stand nun endlich bevor. Nach all dem Hin- und Herreden und Warten hatten wir Mitte Februar 1914 mit den Proben in His Majesty's Theatre begonnen, mit Mrs. Stella Patrick Campbell als Eliza und einem der ersten Schauspieler Englands, Sir Herbert Beerbohm Tree als Higgins. Die Schlachtordnung war aufgestellt, jetzt gab es kein Zurück mehr. Man stelle sich vor, ich sollte mit 49 Jahren ein noch nicht 20-jähriges Mädchen spielen. Und noch dazu mit einem Cockney-Akzent.